Am Freitag, also übermorgen, da erscheint bei Rowohlt ein ziemlich spannendes Buch mit dem Titel Geheimer Krieg, wie von Deutschland aus der Kampf gegen den Terror gesteuert wird. Darin beschreiben die beiden Journalisten Christian Fuchs von der Süddeutschen Zeitung und John Götz vom NDR-Politmagazin Panorama die Zusammenarbeit der deutschen, amerikanischen und britischen Geheimdienste im Krieg gegen den Terror. Kein Thema also, dass man mal so nebenbei recherchiert. Dennoch ist es ihnen offenbar gelungen, einiges über die Aktivitäten der geheimen Kommandozentralen des amerikanischen Geheimdienstes in Deutschland herauszufinden. Und dabei wurde deutlich, dass deutsche Dienste und Behörden da offenbar eine Menge dulden und auch Hilfe leisten. Martina Schulte aus unserem Webschau-Team, du hast dich mit dem Buch beschäftigt. Was steht denn da genau drin? Also das Buch beschreibt, wie der Dagger-Komplex in Darmstadt-Griesheim für die weltweite Spionage benutzt wird. Es beschreibt die Arbeit der US-Basis AFRICOM in Stuttgart, von wo aus Drohneneinsätze etwa in Somalia gesteuert werden. Und das große Thema des Buches ist es, du hast es ja schon angedeutet, wie die deutschen Geheimdienste beim Überwachen von Internetverkehr und Telefongesprächen oder beim Drohnenkrieg der USA in Pakistan und Afghanistan, wie die mit den amerikanischen Diensten zusammenarbeiten. Also im Grunde genommen geht es darum, wie die Arbeit der US-Spione in Deutschland geduldet oder eben auch aktiv unterstützt wird. Und der Buchautor John Götz, der hat dem ARD-Magazin Titel, Thesen, Temperamente dazu Folgendes gesagt. Das Erstaunliche ist, dass bei Drohnenhinrichtungen, die in verschiedene Länder stattfinden, dass Deutschland doch eine wesentliche Rolle spielt. Das war für uns bei der Recherche das Erstaunlichste, ist, dass doch Satellitenanlagen in Deutschland, als auch die Zentrale der amerikanischen Streitkräfte für Afrika, also hier in Stuttgart ist es erstaunlich, wie Deutschland an jeder Phase dieser Drohnenkrieg doch beteiligt ist. Das heißt, die Autoren zeigen, auf welche Weise und wo deutsche Behörden, Politiker, Militärs mit den Amerikanern zusammenarbeiten, obwohl es ja offiziell immer heißt, beim Drohnenkrieg, da halten wir uns raus. Genau, und das betrifft eben nicht nur den Drohnenkrieg, sondern auch andere Bereiche. Also es geht zum Beispiel auch um die Arbeit der sogenannten Hauptstelle für Befragungswesen des BND. Diese Stelle, so schreiben die beiden Autoren, die ist eben mit Hilfe von Tarnorganisationen dabei, Asylbewerber zum Beispiel aus Pakistan oder aus Syrien auszufragen, um dann wieder Ziele für Drohnenangriffe aufzuklären. Das Blog Netzpolitik, die haben so eine kleine Rezension des Buchs geschrieben und die schreiben hier, tatsächlich könnte das Buch eine Debatte darüber anstoßen, wie mit den stets neuen Enthüllungen über geheimdienstliche Spionage umzugehen wäre und damit auch um die Frage, ob solche brisante Informationen von Whistleblowern auf einer Enthüllungsplattform mit dahinterstehender Crowd-Intelligenz gut aufgehoben sind oder eben besser von Journalistinnen bearbeitet werden müssten. Es sind ja im Moment nur sehr, sehr wenige Journalisten, die überhaupt Zugang zu den Papieren von Snowden haben. Ja, genau. Da sind wir bei Edward Snowden. Der sitzt ja auf einer Menge Infos. Wie viel das ist, das wissen er und wahrscheinlich die Russen. Aber nur, es ist ja auch nicht klar, welches Medium Zugang zu diesen Informationen hat. Naja, es sind im Grunde immer die gleichen Journalisten, mit denen Snowden zusammenarbeitet. Es waren am Anfang ja nur drei, die Zugang hatten. Das war einmal die Dokumentarfilmerin Laura Poitras, dann der Ex-Guardian-Mann Glenn Greenwald und Ewan McAskill, der für den Guardian in New York arbeitet. Mittlerweile sind es ein paar mehr geworden und diese Handvoll Journalisten bestimmt ja auch, wann wir was erfahren. Das Branchenblog Media zitiert den Buchautor John Götz mit der Aussage, es würden dabei eben nicht die Interessen von Geheimdiensten oder Regierungen vertreten, vielmehr würden Journalisten, Redaktionen und Verlage bestimmen, welche Informationen zu welchem Zeitpunkt an die Öffentlichkeit gelangen. Und das ist jetzt mal ganz anders auch als bei den Enthüllungen zum Beispiel durch WikiLeaks, wo ja einfach alles auf einmal in die Öffentlichkeit gekippt wird. Und da ist es jetzt hier eigentlich so ein ganz gezielter, gesteuerter Informationsfluss von Journalisten, die halt recherchieren und veröffentlichen. Und das hat übrigens ja auch zur Folge, dass die breite Masse der Journalisten, die gar keinen Zugang zu den Snowden-Papieren haben, dass die außen vor bleiben. Und die suchen natürlich, das kannst du ja in diesen Tagen auch beobachten, die suchen dann andere Methoden, um trotzdem über dieses Thema zu berichten. Und die wären? Ja, also zum Beispiel beliebt ist ja derzeit scheinbar der offene Brief. Franz Josef Wagner von der Bild-Zeitung hat einen geschrieben, aber auch zum Beispiel der stellvertretende ZDF-Chefredakteur Elmar Thewesen. In dem von Thewesen, da fordert er Snowden direkt in der Überschrift auf, stellen Sie Ihre Dokumente ins Internet. Und weil er eben halt auch, glaube ich, gerne Zugang... Bisschen neidisch. Ja, es klingt ein bisschen neidisch. Und da sind auch so Sätze drin wie, ja, gleich am Anfang schreibt er hier, Sie verdienen keinen Nobelpreis, Sie verdienen auch kein politisches Asyl. Asyl in Deutschland. Das Branchenblog Media meint dazu, Zitat, so bleibt nur der Eindruck, dass das ZDF hier in Ermangelung echter eigener Enthüllung auf schlecht bis gar nicht begründete Meinungsmache gegen Snowden setzt. Und das ist ein Mittel, zu dem auch andere Medien greifen. Ich erinnere da zum Beispiel auch an so einen Artikel aus der Welt anlässlich der Ströbele-Reise. Die hatten so einen Text mit so einem ganzen Konvolut von Verschwörungstheorien und da wurden dann auch so deutsche Sicherheitsexperten zitiert, die aber nicht namentlich zitiert werden und die glauben darin, dass dieser Raum, der dann für das Treffen mit Snowden genutzt worden war, dass der vom russischen Geheimdienst präpariert gewesen sei. Also da macht man dann schon auch manchmal so ein bisschen Meinungsmache in die andere Richtung. Ja, weil das Ganze madig sozusagen. Ja. Anders gesagt, die Medien, die kloppen sich um die Infos und die, die nicht mitspielen dürfen bei diesem ganzen Informationsaustausch, die sind beleidigt, gehen zum Angriff über. Ja, genau. Und Matthias Monroy, der spricht in diesem Zusammenhang bei Telepolis von einem kleinen Zeitungskrieg, in dem führende Tageszeitungen um die geleakten NSA-Dokumente kämpfen. Er schreibt hier, anscheinend haben in Deutschland also lediglich der Spiegel sowie die Süddeutsche Zeitung Zugriff auf die geleakten Dokumente. Dabei ist nicht einmal klar, ob auch die jeweiligen Chefredakteure Einblick haben oder ob sich die Daten nur im Besitz einzelner Journalisten befinden. Und der Telepolis-Artikel zitiert auch wieder John Götz, der reist also heute durch unsere ganze Webshow wieder, zitiert hier John Götz mit der Aussage, es gebe ein hartes journalistisches Wettrennen, in dem es um Kompetenz und Nichtkompetenz gehe. Da sind wir da, wo wir vorhin schon mal waren. Anders als bei WikiLeaks, bam, alles auf den Tisch, jeder kann es lesen. Geht es jetzt darum, dass es gesteuert wird? Jetzt ist die Frage, was ist das bessere System? Also Matthias Monroy schreibt, die Verwaltung des Snowden-Materials durch erfahrene Journalisten könne man als Triumph eines Qualitätsjournalismus über Enthüllungsplattformen wie WikiLeaks werten. Und so kann man wahrscheinlich auch natürlich dieses Buch werten, über das wir eingangs gesprochen haben. Weil eben Journalisten natürlich Nachrichten einordnen und Informationen recherchieren. Schreibt ihr aber auch, es sei fraglich, ob eine Verwertung und damit auch Vermarktung durch eine Handvoll Zeitungshäuser oder der bessere Umgang mit diesem Thema sei. Monroy fragt hier, wäre nicht die sofortige Veröffentlichung aller Daten zwingend notwendig? Dann könnten nämlich seiner Ansicht nach an der Auswertung zum Beispiel auch internationale Aktivisten beteiligt werden und Bürgerrechtler, die sich ja mit bestimmten Themen dann vielleicht auch gut auskennen. Und er meint, diese sukzessive journalistische Berichterstattung, die wir derzeit erleben, die Folge eher einem politischen Kalkül. Das heißt, es werde immer das gemeldet, was in einem jeweiligen Land für den größtmöglichen diplomatischen Schaden und damit eben auch für gesellschaftliche Auseinandersetzungen sorgt. Und für Snowden kann das, also genau dieser Punkt, eben auch ein Vorteil sein. Monroy meint nämlich, weil die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit länger auf den Urheber des Datenlecks gerichtet ist, könnte halt Edward Snowden dann vielleicht durch geschicktes politisches Taktieren auch ohne Gefängnis davon kommen. Was ja mal ein ganz klares Ziel wäre. Vielleicht noch einmal ganz kurz zurück zum Anfang auf das Buch, über das wir gesprochen haben. Sowas schreibt man ja einfach nicht über Nacht, oder? Infos über Geheimdienste. Nee, klar, und das ist ja dann schon jetzt auch, wenn wir nochmal zu dieser These kommen, ist es jetzt besser, es auf so einer Plattform zu veröffentlichen oder wenn Journalisten arbeiten. Diese beiden Journalisten haben natürlich schon über Jahre recherchiert und dieses Buch ist jetzt halt nicht mal eben, wie du gesagt hast, über Nacht entstanden, sondern es ist halt eine Arbeit von Jahren und ist auch in einzelne Fernsehberichte und Artikel schon reingeflossen. Ne? Es ist nicht alles als über Nacht entstanden plötzlich. Also genau. Man muss sich jetzt nicht wundern, woher haben die das jetzt plötzlich rausbekommen? Das ist schon länger auf dem Weg, das Ganze. Übermorgen, am Freitag, da erscheint eben dieses Buch bei Rowohlt, Geheimer Krieg, wie von Deutschland aus der Kampf gegen den Terror gesteuert wird, was drin steht, wie die Medien mit brisanten Infos wie denen von Edward Snowden umgehen. Das hat Martina Schulte genauer ausgeführt in der Webshow. Vielen Dank.